allez papa, allez papa, allez papa, allez papa, allez papa, um die 40 Schraube und noch 100.000 Timbre mehr. Gestern Abend kam im Fernsehen eine Story, bunt und wild. 40 Räuber in der Wüste führten was im Schild. Und sie raubten einem Scheiche seine Lieblingsfrau bei Nacht. Da war er allein und einsam, darum hab ich mir gedacht. Allez papa, allez papa, allez papa, ja, man geht.